Sehr geehrte Damen und Herren, danke schön für heute und diesen Tag mich alleine gelassen habt und auch unterstützt. Ich bedanke auch alle euch. Und auch besonders, ich bedanke auch Burak Initiative. Ich hoffe Gerechtigkeit. Danke.